So wird denn der nicht durch die unverdrossene Tätigkeit seines händeregenden, schaffenden Geistes abgelenkte und gebundene, gar bald mit der an ihm uns wohlbekannten geschäftigen Verrechnungskundigkeit auszukalkulieren wissen, wie er dem Manne vor dem fertigen Baum seine, dem nunmehr zweiten Manne vor dem zu zersägenden Brettern abermals seine, den nunmehr dritten, Tischler, Schuster, Schneider und wie sie alle heißen mögen, denen bereits zubereitete Materie zu weiterer Bearbeitung von Beweglichem geschafft werden kann, abermals all ihre Materialien zur Bearbeitung zukommen lassen kann, sich mit einem Schlage zum Herrn über den so durch ihn entstandenen Gesamtbetrieb emporschwingend. Je lebendiger sich der Leser und, wie wir auch hoffen, Beschauer unserer Figuren, den Schaffenden bei Beginn, Mitte und Ende des gestalteten Dinges, den Beweglichen in seiner überdenkenden, habgierigen Geschäftigkeit die Fixationsbewegungen über das ganze Arbeitsfeld hin vornehmend und sich nunmehr auch seinerseits vorfixierenden Geistes zum Nutznießer und Beherrscher der Gesamtarbeit machend vorzustellen weiß, desto eher und besser wird er die verhängnisvolle Wandlung des ursprünglichen Zustandes, beweglicher im Dienst des schaffenden Geistes zu schaffender im Dienste des beweglichen Geistes vorstellen können. War ja doch ursprünglich jener Bewegliche, der dem Schaffenden Erleichterung brachte, da er ihm sein Arbeitsmaterial fix und fertig zuzuführen und zu verschaffen wusste, hochwillkommen. Und besteht doch das Fluchwürdige seines Auftauchens und Eingreifens im arischen Bereiche nur darin, dass er jedem einzelnen Vertreter der schaffenden Geisteskraft das Seine verschaffend, sich den Gesamtertrag und Hauptprofit aus all dem Lebensinhalte seiner nunmehrigen Handlanger zu guter Letzt selber zu verschaffen gewusst hat. Und was es hier zu erkennen und als wichtiges biologisches Gesetz festzuhalten gilt, ist nunmehr die klare Einsicht, dass das Auftauchen und Eingreifen des beweglichen Geistes im arischen Lebensbereiche so lange fördernd und lebenserhaltend zu wirken vermag, als es im Dienste des schaffenden Geistes einsetzt. Dass dieser bewegliche Geist aber in dem Augenblick zum fluchwürdigsten Verhängnisse schaffenden Geistes wird, wo seine vermittelnde Rolle dazu geführt hat, ihn zum Herrn und Ausbeuter des nunmehr durch ihn geknechteten und ohnmächtig mechanisierten schaffenden Geistes zu erheben. Und wenn es nun im Folgenden unsere Aufgabe sein wird, zu schildern, wie es nichts anderes als der vom schaffenden Geiste instinktmäßig und unbewusst, der vom Beweglichen in satanischer Heimtücke, Bewusstheit und zielsicherer Voraussicht geführte Kampf um die Vorherrschaft in der Welt ist, der das ganze 19. Jahrhundert durchschüttert hat und unser neu anbrechendes 20. Jahrhundert weiterhin durchschüttert, so mag eine grafische Darstellung des Wesens und der geistigen Struktur des heutigen Arier- und Judentums einer abermals grafisch dargestellten Gegenüberstellung beider geistigen Grundstrukturen vorbereitend vorausgehen. Der Leser von Geist und Judentum weiß, dass nur primär fassender Geist zur Zeit, da im Altertume der Mensch den Menschen zu seinem Sklaven zu machen gewohnt war, einer echten Entsklavung zugeführt werden konnte. Nunmehr aber, wo wieder das tätige Eingreifen jenes weltgestaltenden arischen Geistes in die gegebene Schichte der primären Wirklichkeit in den vorigen Kapiteln gründlichst verstehen gelernt haben, wird die grafisch-symbolische Darstellung solcher Geistesstruktur erst auf ein richtiges Verständnis treffen. Denn nunmehr wird der Vertikalschnitt durch die Pyramide, dies ewige, schon den alten Ägyptern wohlvertraute Symbol menschlichen Geistes, ganz anders auf Verständnis und Deutungsfähigkeit stoßen, wo wir wissen, dass die unendliche Fülle geformter Materie rund um uns Werk und Ergebnis des gestaltenden Menschengeistes als sein in das Erdreich hineinreichendes Fundament anzusehen ist, über welchen sich alle höhere Geistigkeit bis zur Spitze zum Höhe- und Ausgangspunkt alles Weltbelichtens und Bestrahlens erst zu erheben vermochte. Die punktierte Linie in der Höhe der Erdoberfläche zwischen Fundament und Oberbau unserer Pyramide geführt, weist uns jenen unheilvollen Schnitt auf, den sekundärer Geist sich selber entlebendigend zwischen gegebener Außenwelt und dem luftigen, ach so unverantwortlichen Bereiche spekulativen Denkens zu führen wusste, ein Schnitt, dessen unheilvolle Folge die fluchwürdig falsche Trennung der gesamten Menschheit in die zwei Lager der Handarbeiter und der Kopfarbeiter zur Folge hatte. Dass das Unheil dieser Trennung von den Sekundären unter den arischen Menschen selber herbeigeführt, mit begeisterter Freude und siegessicheren Triumphes vom Judentum dahin also gleich ausgenutzt wurde, jenen Abgrund zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum zu schaffen, der heutigen Tages zur systematischen Vernichtung des deutschen Volkes ausgeschrotet wird, werden wir gar bald im Verlaufe unserer weiteren Untersuchung einsehen lernen. Und mit aller Deutlichkeit muss die Tatsache ausgesprochen werden und uns alle zu klarer, unverlierbarer Einsicht führen, nur die unglückselige Entfremdung zwischen demjenigen, dessen Geist den Kommandoruf vorfixierenden Weltbedenkens seinen werktätigen äußeren Organen zuströmen lässt, und demjenigen, der seinen Geist den mannigfaltigen Bereichen sekundären Verallgemeinerns und Weltbedenkens zuwendete, nur dieser Schnitt und die hochmütige Trennung und Absonderung dieses vom lebendigen Geiste verlassenen Geistesmenschen von den verächtlich gemachten und in lächerlichem Hochmute zu niedriger und geringerer menschlicher Tätigkeit herabgewürdigten, primär schaffenden Geistes hat es auf dem Gewissen, dass der sekundär bewegliche Geist des Judentums den nunmehr tonangebenden, sekundären arischen Geist zu vergewaltigen, ja zu vernichten, befähigt wurde. Was aber Großes in der Welt geschaffen wurde, und dies einzusehen, zu beherzigen, zu unverlierbarer Erkenntnis und Einsicht zu gewinnen, ist erstes Ziel unserer ganzen Untersuchungen, ward allemal verdankt dem lebendigen, fassenden Geiste, der auch im Gebiete des rein Geistigen in der Welt stets nur hervortrat aus primär fassendem Geiste der Vorfahren, deren zugreifende Kraft im Sohne oder Enkel dem Geistesleben zugekehrt, zur Tat des Erfinders, des Reformators, des Künstlers, kurz des Genies gewandelt und emporgesteigert wurde.